Schwere Wolken ziehen mühsam über den durchnässten Feldern. Traurig rauscht es in den Wellen, traurig rauscht es in den Wäldern. Mit gesenktem Haupte stehen alle Blumen voller Zagen, wie sie zittern in dem Troste, und die kleinen Herzen schlagen. Senkt die kalte Nacht sich nieder, sind dem Tode sie verfallen, und in heißem Schmerze klagend klingt das Lied der Nachtigallen.